1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns aus dem Wochenende zurück. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Es beginnt eine neue Talkwoche. Schön, dass ihr auch dabei seid. Wir fangen an mit einer freien Themennacht. Und das bedeutet, dass ihr euch hier sehr gerne melden könnt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Egal über welches Thema heute Nacht. Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer, fangen wir gleich an, der heißt Mike und Mike ist 25. Hallo Mike. Hallo Domian. Mike, um was geht's? Die Problematik, die ich dir darlegen will, ist diese. Und zwar, meine Freundin erwartet jetzt ein Kind von mir. Was und wir sind jetzt knapp ein Jahr zusammen und es war eigentlich ungeplant. Ja. Und ich bin gerade jetzt am Ende von meinem Studium und eigentlich will ich das nicht. In wie vielen Monat ist sie? Sie ist jetzt sechste Woche, Ende der sechsten Woche. Mhm. Und es war halt wirklich ungeplant, weil ich habe eigentlich gedacht, sie nimmt die Pille. Also man verlässt sich ja dann drauf als Mann. Ja. Und die Sache ist halt die, also ich hätte mir das frühestens vorstellen können in 10 Jahren und ich stehe jetzt halt vor der Problematik, dass ich jetzt nicht weiß, was ich machen soll. Man sollte sich vielleicht auch nicht ganz darauf verlassen als Mann, sondern selbst auch die Vorkehrungen treffen. Und dann kann es halt passieren. Jetzt ist es bei euch passiert. Ja klar, jetzt ist es passiert. Und die Sache ist die, sie freut sich quasi auf das Kind. Mhm. Weiß sie denn? Bei mir ist es halt, wie bitte? Weiß sie, dass du so gebremst bist? Sagst du es offen? Nee. Also ich habe ihr erzählt, also die Sache ist die, ich liebe meine Freundin, also über alles, sie ist die Frau meines Lebens und ich würde echt alles für sie machen. Und ich habe halt zu ihr gesagt, ich stehe zu ihr und egal was kommt, bleibe ich bei ihr. Weißt du, was ich nie verstehen kann, Mike? Wenn du sagst, dass du die Frau über alles liebst und sie für dich was ganz Tolles ist und nun kommt da ein Kind, ungeplant, okay, passt nicht so ins Lebenskonzept hinein, aber dann ist es doch auch okay. Dann kriegt man das doch auch irgendwie geregelt. Dann freut man sich darüber. Ja, prinzipiell. Also ich meine, ich kann deine Argumentation nachvollziehen, aber das ist sowas, ich wollte jetzt halt noch nach jetzt meinem abgeschlossenen Studium, wenn ich dann wirklich jetzt was Geld hast du verdiene, studiert? Am Journalismus, also bin jetzt am Abschluss und ich habe Aussicht auf einen guten Job, also mit Also ich werde bestimmt nicht reich, aber mit im Vergleich zu jetzt gutem Geld. Und ich wollte erst mal jung sein, was so leben und so. Und so ein Kind, das ändert halt alles. Und klar, aber deinen Job kannst du ja genauso aufnehmen mit Kind als auch ohne Kind. Ja klar, es ist halt nur die Sache. Du willst ein bisschen mehr Spaß im Leben haben und du willst ungebundener sein. Ungebunden ist vielleicht in der Beziehung, also ich weiß, dass ich in einer Beziehung bin und ich bin meiner Freundin treu. Und natürlich. Ich, ich meine aber, ein Kind bindet einen noch mehr an den Alltag, an Zeiten, an Tagesabläufe und so weiter, als wenn man kein Kind hat. So in dem Sinne ungebunden, meinte ich. Ja klar, also das, ja genau, das ist das, was mir halt jetzt schwerfällt, so zu realisieren, dass ich jetzt dann so in 7 Monaten rum dann Papa bin mit, ja, Mitte 20. Und das ist das, was mich verstört. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob ich meiner Freundin jetzt die Wahl stellen kann, so ich oder das Kind, also weil ich wüsste, wie sie tendiert und sie würde wahrscheinlich dazu tendieren zu sagen, so das Kind. Also, wenn es so weit ist, dass du sagst, ich oder das Kind, fände ich ganz mies, muss ich dir offen sagen. Ja. Du hast eine Frau, die du liebst, mit der hattest du Sex. Wenn du poppen kannst, dann musst du auch für die Konsequenzen verantwortlich sein. Auch wenn du sagst, du kannst nicht die ganze Sache an die Frau delegieren. Wenn du hundertprozentig kein Kind haben hättest wollen, hättest du immer Gummis genommen. So, zusätzlich noch. Denn das gibt's ja immer wieder, dass Frauen trotz Pille dann schwanger werden. Weiß ich aus welchen Gründen. Ja klar, ich meine, und ich finde, dass man dann auch konsequent sein muss und sagen, okay, ich habe mir meinen Lebensweg anders vorgestellt. Nun ist es so und wahrscheinlich ist es so auch sehr schön und sehr richtig. Ja, also ich meine, wenn ich deine Freundin, wäre, würde eine Welt bei mir zusammenbrechen, wenn du mir sagen würdest, ich oder das Kind. Ja, so meinst du so prinzipiell diese, wenn man die Freundin vor diese Wahl stellen würde, dass das sowas ist, was prinzipiell mehr so die Arschloch-Version ist und das jetzt so. Ja, welche, wie schrecklich. Eine Frau vor, die dich auch liebt. Ich gehe mal davon aus, dass sie dich auch sehr liebt. Ja, also, ja, das impliziere ich natürlich. Ja, ja, davon bin ich auch ausgegangen. Und wenn man dann sowas gesagt bekommt, das ist doch der Horror schlechthin. Natürlich wird sie sich dann, also höchstwahrscheinlich, vermute ich, für das Kind entscheiden. Ja, also das ist ja auch meine Einschätzung, die ich habe. Wenn du, ich finde, du solltest das aber auch nicht unter den Tisch kehren, deine Bedenken. Dann ist das ist auch nicht gut und auch nicht gesund, glaube ich. Mach das doch so, geh doch zusammen zu einer Beratungsstelle und rede mal einfach so ein bisschen über deine zwiegespaltenen Gefühle. Ich glaube, das tut dir gut und tut auch der gesamten Sache gut und der Zukunft gut. Natürlich, ich hoffe dann mit dem Ziel, dass du dich irgendwann arrangierst und sagst, okay, ich akzeptiere das jetzt, das Leben nimmt jetzt diesen Weg und nicht den ich vorher mir überlegt habe. Sei da froh, du hast ein abgeschlossenes Studium jetzt bald vor dir, das ist doch auch schon mal eine tolle Sache. Du gehst in einen Beruf, du hast einen guten Job in Aussicht, wie du mir gesagt hast. So, jetzt bist du auch bald Papa. Ist doch toll. Ja, nur... Ja, ich weiß, du kannst dann nicht so leben, wie du dir das vorher ausgedacht hast. Ja, aber das ist nun mal so dann. Also bist du eher der Meinung, dass man das dann halt einfach sich dran gewöhnt, vielleicht das Nein, Falsche. Ich finde, dass man das dann, das ist nun mal eine Schicksalsfügung. Da muss man sich dann, damit muss man sich dann so arrangieren und nicht arrangieren klingt zu negativ. Negativ konnotiert in dem Zusammenhang. Man muss es akzeptieren und in der Hoffnung, dass man sich dann auch wirklich da freut und sagt, das ist jetzt mein Lebensweg, mein neuer Weg. Das ist eine Frau, die du liebst. Weißt du, wenn das jetzt eine Frau wäre, mit der du nur so eine Nachtgeschichte gehabt hättest, ist das alles noch was anderes. Aber du hast eine Frau, die du liebst. So, und jetzt kriegt ihr beiden auch noch ein Kind. Du bist 25, wie alt ist deine Freundin? 2 Jahre jünger. Ja, okay, ist so schon ein bisschen jung, aber egal, wie viele kriegen in dem Alter schon Kinder? Und ihr werdet euer Leben schon gut hinbiegen können. Ja, es ist halt nur das, ich weiß nicht, wenn du dich vielleicht zurückversetzt, wie du jung warst und den Plan, wo man so hatte, Mike, weißt du, was ich meine? Ja, das verstehe ich schon und das wird auch jeder verstehen, dass man im ersten Moment vielleicht da ein bisschen geschockt und irritiert ist, weil man komplett umdenken muss. Ja, genau das ist der Punkt. Ja, dann sei mal flexibel. Du bist im Journalismus, da muss man flexibel sein. Du musst ja nicht in eine schlimme Richtung umdenken, nur in eine andere Richtung. Das ist doch ein ganz gravierendes Argument. Ja. Das ist dein Kind. Sieh doch vielleicht auch die Freude, die du haben wirst, wenn du den Kleinen oder die Kleine vor dir liegen siehst und sie heranwachsen siehst und so weiter. Ja, also meinst du, wenn das dann so weit ist, dass ich vielleicht dann meine jetzigen Vorbehalte vielleicht... Ich hoffe, dass es schon früher geht. Ich kann dich natürlich nicht überzeugen für ein Kind. Das kann ich nicht. Ich kann dir nur so meine Außenmeinung sagen, wie ich das von außen sehe, die Situation. Rede mit deiner Freundin, geht gemeinsam in eine Beratungsstelle, damit das aus der Welt ist. Sonst staut sich da bei dir irgendeine Aggression auf und das merkt sie dann auch und das ist ganz schlimm. Ja, so meinst du, das sollte ich ihr schon so explizit gegenüber ansprechen, dass ich da schon gravierende Vorurteile habe? Ja, dass du zumindest zeig, was du denkst. Ja, natürlich. Sie wird es sowieso merken. Bei mir war das Problem immer, dass ich halt gemerkt habe, sobald ich jetzt in irgendeiner Art und Weise Argumente vorbringe, die gegen dieses Kind sprechen könnten, dass ich dann gemerkt habe, weil sie ja so dafür ist, dass ich dann gleich gemerkt habe, ich muss mich zurückhalten, weil ansonsten sagt sie halt gleich, es ist Schluss, weil... Gib ihr die Chance, dass sie dich auch erkennt, dass sie auch sieht, was du empfindest und fühlst. Ja. Also muss man darüber sprechen, auch wenn das mit der Gefahr verbunden ist, dass sie da erstmal sauer ist. Dann soll sie auch sauer sein, denn du empfindest das ja nun mal so im Moment. Ja, nur die Angst, wo ich dabei habe, wenn ich jetzt irgendwelche Argumente gegen ein Kind vorbringe, dass sie dann halt gleich nicht nur sauer ist, sondern auch gleich sagt so, Nee. Das musst du riskieren, ja. Gut, das riskierst, das musst du riskieren. Ja, du meinst, das muss ich riskieren. Okay. Ja, das finde ich, ja. Aber ich finde, dass du noch viel intensiver in dich hineingucken solltest. Eigentlich würde ich mir wünschen mit dem Ziel, dass du deine Meinung änderst. Weil das ist ja nichts Schlimmes, was jetzt passiert. Das ist nur was anderes, als was du dir vorher überlegt hast. Ja. Jetzt wird dich mein Psychologe, der Inga, anrufen. Ja. Und der versorgt dich mal mit einer Adresse von einer Beratungsstelle, wo du oder ihr dringend hingehen solltet. Okay. Ja, Mike? Das klingt gut. Vielen Dank. Alles Gute, du legst auf und wirst zurückgerufen von uns. Alles klar, gut. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere kostenfreie Telefonnummer hier für euch, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, über welches Thema auch immer. Oder mailt uns zu domian@wdr.de oder faxt uns 0800 220 50 51. Hier ist Marius, der ist 39. Hallo Marius. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Marius. Hallo. Ich habe folgendes Thema. Und zwar, ich bin eigentlich ehrenamtlich an der Kirche am Arbeiten. Mhm. Hast du was? Ich mache da so Gartenarbeiten und so Sachen. Mhm. Alles, was so anfällt. Und wir haben da auch ab und zu Mädchen aus der so Jugendrestanstalt für Mädchen. Die können dann da freiwillig bei uns arbeiten. Was sind das für Mädchen aus der Jugend? Arrestanstalt. Jugendarrestanstalt? Ja, die machen hier, also wenn sie jetzt mal hier Mist gebaut haben, so ihre 4 Wochen da ab, ja. Mhm. Wie alt sind die? Ja, das ist unabhängig, das ist zwischen 16 und 21 meistens. Achso, also junge Frauen. Ja, ja. Ja. Und das mache ich jetzt schon seit, bestimmt 5 Jahren. Die Gartenarbeit. Ich bin auch regelmäßig am Arbeiten. Mhm. Ja, und jetzt vor 3 Wochen hatten wir da, also das Mädchen musste 4 Wochen da absitzen. Sie werden da freiwillig gefragt, ob die das machen wollen. Da halt mithelfen. Genau, die bei der Gartenarbeit. Ja, ja, zum Beispiel. Da ist der Küster dann da, da hat man 2 Mädchen. Ja, und jetzt ist eine da, die ist 17 Jahre. Mhm. Ja, und die hat sich ein bisschen in mich verguckt. Mhm. Und ich mich auch in ihr. Ja. Jetzt bin ich am Überlegen, weil wir haben heute schon, die wurde heute entlassen. Mhm. Hat sich hier versprochen gehabt, ich sag, komm, ich hole dich ab. Mhm. Dann gehen wir ein Eis essen, ich sag, dann bringe ich dich zum Bahnhof und ich sag, weil die wohnten ein bisschen weiter weg. Ja. Ja. Ja. Aber was heißt ein bisschen weiter, sind so 20, 30 Kilometer. Ja. In der Nähe von Dortmund. Und ja, wir hatten mal Telefonnummer ausgetauscht. Wir haben heute Abend auch noch telefoniert gehabt, über 1,5 Stunden. Mhm. Und sie möchte unheimlich gerne mit mir zusammenkommen. Sagt sie. Da ist ja, aber noch nichts gelaufen zwischen euch beiden. Nein, nein, noch nicht. Außer ein Küsschen. Ein Küsschen auf die Backe. Ja. Ja. Ja, und sie, weil sie war in der Jugendarrestanstalt. Ja, warum? Wegen Körperverletzung. Habe ich sie auch da jetzt gefragt gehabt. Also sie hat jemanden zusammengeschlagen? Ja, ihre Rivalin. Mhm. Weil sie hatte wohl einen Ex-Freund gehabt, der 3 Jahre älter war. Mhm. Und der ist mit ihrer besten Freundin in die Kiste gestiegen. Mhm. Ja, hat sie eine reingehauen, 2 blaue Augen und ihm hat sie gleich 2 Zähne ausgehauen. Oh, ist die junge Dame aber kräftig gebaut. Och, der ist ein ganz süß, zärtliches Mädchen. Ja, aber sie muss ja schon recht kraftvoll sein, wenn sie ihrem Freund 2 Zähne raushaut. Ja, ich meine, da muss er ja schon einen Grund gegeben haben, ja. Das sei mal dahingestellt, aber sie muss ja auch entsprechend kräftig sein. Hm. Na, wie auch immer. Aber so im Allgemeinen, weil ich so in den 3 Wochen rausgerechnet habe, aber sie hat auch was im Köpfchen, ja. Hat sie auch eine Ausbildung oder einen Schulabschluss oder irgendwas? Die fängt jetzt an. Was fängt sie an? Die macht hier, wie nennt man das, was so im Kindergarten die Leute machen, Erzieherin. Erzieherin, ah ja. Ich hoffe, dass sie mit den Kindern dann nicht so umgeht wie mit ihrem Freund und ihrer Freundin. Nee, die ist total kinderlieb. Ja. Die kennt auch meine, die wollte auch meine Lebensgeschichte wissen, weil ich war damals verheiratet. Mhm. Bin aber geschieden seit 2003. Und du bist auch solo, du hast auch keine Freundin sonst irgendwie. Nee, seit 2 Jahren nicht mehr. So, jetzt hat sich ja eine relativ junge Frau in dich verliebt. Du bist 39, okay, Altersunterschied. Weswegen könnte meine Tochter sein. Ja, könnte sie. Ja. Also rufst du an wegen des Altersunterschiedes? Ja, richtig. Mhm. Was soll ich da machen? Ich meine, ich finde sie super süß. Ich habe mich auch ein bisschen in die verliebt. In den 3 Wochen. Mhm. Ich weiß auch, wie sie normalerweise ticken tut. Die ist zuverlässig. Die kann arbeiten und was nicht alle. Marius, ich kann dir aufgrund des Altersunterschieds nur wirklich keinen Ratschlag geben. Es gibt so viele Pärchen, die große Altersunterschiede haben. Gut, sie ist noch wirklich sehr jung, mit 17, sind gut 20 Jahre älter, bist du. Aber dennoch, sie ist eine junge Frau und gerade die 17-Jährigen sind ja teilweise heute so, die gingen wahrscheinlich äußerlich auch als 19-Jährige durch oder 20-Jährige. Also, wie sie gesehen hat, auf 21. Ja, siehst du, ja. Das kann man so erstmal vom Äußerlichen, von außen nicht beurteilen. Entscheidend ist, wie ihr beiden miteinander, ob das funktioniert. Ob du mit so einer ganz jungen Frau, die hat ganz andere Interessen, Vorlieben, ob das funktioniert, das ist die Frage. Mhm. Das ist das. Und dann müsstest du dich, also du findest die schon sehr nett? Ja, auf jeden Fall. Sie dich offensichtlich auch? Ja, ich habe auch schon mit ihren Eltern heute telefoniert. Oh. Ja, die, und was gesagt, ich die ist ja direkt nach Hause gefahren, nachdem, wo sie entlassen worden ist heute. Hier ist der Schwiegersohn in Spee, hast du gesagt. Ja, sie hatte mich vorgestellt gehabt. Die Eltern sind nicht viel älter als du, oder? Der Vater ist 45. Ah ja. Und die Mutter auch in meinem Alter, 39. Und wie fanden die Eltern das? Ja, ich dachte, das muss sie wissen. Also, ja. Die haben da nichts gegen. Ja, Marius, dann taste dich doch mal langsam ran oder tastet euch mal gemeinsam an euch ran und entscheide das nach ein paar Monaten, wenn du sie auch ein bisschen näher kennengelernt hast. Ja, klar. Du hast sie ja jetzt auch nur im Rahmen dieser Arbeit kennengelernt. Das ist ja nur noch was anderes, als wenn ihr euch privat trefft. Ja. Die hat schon jetzt so mir gesagt, weil die wollte jetzt am, sagen wir heute Montag, die wollen jetzt am Donnerstag, will die zu mir kommen, am letzten. Mhm. Ja, da sagt sie, ob sie mal bei mir bleiben kann. Ich sage, kein Thema. Ich sage, kannst du gerne kommen. Mhm. Ich sage, ich habe eine vernünftige Wohnung. Ja. Ich sage, dann kannst du gerne mal am Wochenende bleiben. Ja. Also, wie gesagt, es wäre vermessen von mir zu sagen, lass die Finger davon, weil ihr 20 Jahre auseinander seid. Mhm. Das kann man nicht machen. Ja, weil ich zum Beispiel jetzt, ich weiß jetzt ja jetzt bei meiner Ex-Frau, die hat jetzt einen neuen Lebensgefährten, der ist auch 25 Jahre älter als sie. Mhm. Ja, und das klappt mit denen wunderbar. Also. Ich mache einen Vorschlag. Du schaust die Sache mal an und ihr versucht mal ein bisschen miteinander. Mhm. Und in 2-3 Monaten rufst du mich nochmal an und erzählst mir, wie der Stand der Dinge ist. Mach ich sehr gerne, Domian. Sehr gerne. Okay. Dann alles Gute wünsche ich dir. Ja, Domian, eine Frage. Kann ich vielleicht ein Autogramm von dir bekommen? Ja, kannst du. Du legst auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, und mach deine Sendung weiter so. Und viele, viele Jahre noch, bitte. Dankeschön. Alles Liebe, Marius. Alles klar. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, nochmal wegen der Autogramme. Ihr könnt das auch einfach so erbeten, indem ihr hier hinschreibt. WDR 1 Live. Postfach 50600 Köln. Genau, so war's. Und könnt euch da, wenn ihr das gerne wollt, ein Autogramm bestellen. So, jetzt sage ich euch, unser Thema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema. Das Thema heißt geerbt. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas geerbt haben. Zum Beispiel viel Geld. Oder die Schulden geerbt haben. Oder eine schwere Krankheit geerbt haben. Oder vielleicht ein Talent, ein großes Talent von der Mutter, dem Vater, dem Großvater oder der Großmutter. Bin sehr gespannt, was ihr mir da alles erzählen werdet. Also das Thema heißt geerbt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch schon anmelden über domian@wdr.de. Dann natürlich auch vor der Sendung. Thema diese Woche geerbt. Thema heute frei und offen. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Und ich begrüße jetzt sehr herzlich den Marc und der ist 27. Hallo Marc. Ja, hallo. Hallo Marc. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich vor 3 Wochen meine Oma verloren habe. Das an sich ist aber nicht das Thema, sondern dass ich es monatelang auf die lange Bank geschoben habe, die nochmal zu besuchen. Mhm. Sie hat in einem Altenheim gelebt, war jetzt auch nicht sonderlich krank oder so. Es war jetzt nicht absehbar, dass die stirbt, sondern also, es war einfach lange. Ja. Sie ist plötzlich verstorben? Die Nachricht kam relativ plötzlich, ja. Mhm. An was ist sie verstorben? An Nierenversagen, also das war eine ganz sekundäre Sache, die war wegen was ganz anderem im Krankenhaus und das hat sich dann über ein paar Tage so entwickelt, dass da die Organe versagt haben. Und vorher relativ fit? Vorher relativ fit, ja. Ja, wie alt ist sie geworden? Sie ist 86 geworden. Und wie gesagt, ist für mich gar nicht das Schlimmste, der Tod an sich, dass sie gestorben ist, sondern eben genau der Punkt, dass ich es über ganz, ganz viele Monate aus absolut bescheuerten Gründen aufgeschoben habe, sie nochmal zu besuchen. Was waren denn das für bescheuerte Gründe? Das waren völlig lapidare Sachen, einfach organisatorische Gründe oder einfach irgendwie, ich habe gerade keine Lust. Oder also ich wohne ziemlich weit weg von da, wo ich eigentlich herkomme. Wie weit denn? Ein paar hundert Kilometer. Ja. Und bin dementsprechend nur 2-3 Mal im Jahr dort. Da wohnen deine Eltern auch? Genau, meine Eltern, meine Großeltern alle. Ja. Beide Großelternteile. Hast du denn deine Oma früher öfters besucht? Ja, seit ich weggezogen bin, ungefähr seit 6 Jahren nicht mehr. Gut, dann bezieht sich das ja auch nicht auf die letzten Monate, dass du sie nicht besucht hast. Dann bezieht sich das ja auf die letzten Jahre. Ja, das kann man so sagen. Ja, schon, ja, ne? Also die letzten Jahre immer sehr selten besucht. Hast du sie denn mal angerufen oder ab und zu mal angerufen? Nee, so ein Kontakt bestand nicht. Also das ging von ihr nicht aus. Also das Verhältnis war zwar sehr gut, aber... Naja, so sehr gut kann es nicht gewesen sein, wenn du nicht mal anrufst. Ja, das hört sich jetzt so an, aber der Kontakt war eben immer da, wenn ich mal dort war. Und das war 2 Mal im Jahr höchstens? Ja, dann zweimal im Jahr. Ich verstehe jetzt nicht genau, was dich jetzt plagt. Das geht seit Jahren jetzt schon so. Und dann sagst du auch, eigentlich ist dir das auch egal, dass die Oma gestorben ist? Oder ist nicht ist nicht so schlimm? Was ist denn mit dir denn los, emotional? Ja, also genau der Punkt ist, dass ich glaube, dass es auch vielen so geht, dass man es immer so auf die lange Bank schiebt, anderen mal zu sagen, dass sie einem eigentlich wichtig sind und dass man vielleicht oft an sie denkt und vielleicht auch einfach mal hinfährt, die Leute besucht, Verwandte besucht oder Leute, die einem eigentlich emotional nahestehen, mal besucht und dass man das nicht immer so vor sich her schiebt. Ja, das kannst du ja jetzt bei deinen Eltern besser machen zum Beispiel. Da kann ich besser machen, genau, ja. Und als die Oma gestorben ist, bist du denn dann noch hingefahren und hast von ihr Abschied nehmen können? Hast du sie nochmal gesehen? Ja, das ist so ein Punkt, das ich machen können. Also ich habe die nachbekommen, die quasi im Sterben liegt. Und das war für mich ganz irreal, ganz komisch. Sehr lange daran gedacht, dass dieser Fall mal eintreten kann und habe es trotzdem nie gemacht. Das ist ja so, dass man sich den Sachen oft bewusst ist, aber trotzdem gegensätzlich handelt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Was hast du denn dann gemacht? Bin ich nicht mehr hingefahren. Ja. Also du hast dich auch von der toten Oma auch nicht verabschiedet? Nein. Auf der Beerdigung warst du schon dann? Auch nicht, nein. Du warst auch nicht auf der Beerdigung? Nee. Ja, was reden wir überhaupt hier? Kann man sagen, dass deine Oma dir ziemlich scheißegal war? Nein, kann man nicht sagen. Das ist ja auch Paradoxe. Aber, ja, das finde ich nicht paradox. Was ist daran paradox? Du hast dich um die Frau jahrelang überhaupt nicht gekümmert. Du gehst nicht mal auf die Beerdigung und dann hältst du hier Vorträge, man soll sich besser um die anderen Leute kümmern. Das finde ich aber heftig, du. Und dann sagst du mir, du hast ein gutes Verhältnis zu der alten Frau gehabt. Du hast überhaupt kein Verhältnis zu der Frau gehabt. Ja, natürlich in den letzten Jahren nicht mehr so. Das ist ja so, also ich bin jetzt so mit 20 rum und ich glaube, das ist... Du bist 27, du bist kein... das hat mit dem Alter ja nichts zu tun, wie man sich verhält. Ja. Was haben deine Eltern denn dazu gesagt, dass du dich sogar ganz raushältst? Also in dem Fall mein Vater, weil es war seine Mutter... der hat da nicht viel zu gesagt. Also ich habe halt gesagt, dass mich das schon auch belastet, dass ich halt da keinen Kontakt mehr aufgenommen habe und das also 3-4 Mal vor mir hergeschoben habe quasi. Wie war denn das eigentlich ganz früher, als du noch Kind warst oder Jugendlicher warst? Wie war denn da die Verbindung zu dir, zu dieser Oma? Ja, da war die Verbindung total gut und bin auch mit da aufgewachsen. Also das ist auch der Grund, warum ich da von der emotionalen Verbindung spreche. Ach so, du bist da aufgewachsen sogar. Das heißt, die Frau, diese Oma, hat dich immer gut behandelt? Ja, natürlich. Also meine Eltern waren berufstätig und ich habe einen großen Teil meiner Kindheit da verbracht. Und darauf bezieht sich diese emotionale Bindung. Das macht es für mich aber noch schlimmer, Marc. Wirklich, das finde ich wirklich ganz schlimm, wie du dich verhalten hast. Wenn du aufgewachsen bist bei der Oma und die hat dich immer gut behandelt, dann, also ich verstehe ja, wenn du weit weg wohnst, dass man da nicht immer hinfahren kann. Aber man kann doch mal, wenn man nur einmal jemanden, vielleicht der im Altenheim ist, in der Woche anruft, freut er sich schon. Hast du ja nicht gemacht. Du gehst nicht hin, als sie im Sterben lag. Du gehst nicht mehr zur Beerdigung. Ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos, wirklich. Schämen solltest du dich. Okay. Ja, wirklich, wirklich. Das kann man auch mit nichts, das kannst du nicht mehr gut machen. Das ist jetzt so passiert. Das kannst du nur noch wieder in dem Sinne um die Ecke gut machen, indem du dich jetzt deinen anderen nahen Menschen, deinen Eltern, oder ich weiß nicht, ob es noch andere Großeltern gibt, dich denen gegenüber besser verhältst. Ja. Gibt es noch andere Großeltern? Ja, die gibt's noch. Das ist auch eine Konsequenz, die ich also quasi daraus ziehe. Also mir ist das auch klar geworden, dass ich da also was falsch gemacht habe und dass man also so eine versäumte Zeit nicht mehr nachholen kann. Das ist ja der Hauptpunkt meines Themas jetzt quasi. Das ist mir also dann so ein bisschen schmerzlich klar geworden und da kümmere ich mich also. Aber erklär mir doch bitte auch nochmal, da zuckte ich gerade innerlich sehr zusammen, als du sagtest, es ist eigentlich auch egal, dass sie gestorben ist. Nee, das war nicht so wörtlich zu nehmen. Ich meinte damit eigentlich, dass das nicht das Hauptthema ist, dass sie gestorben ist, sondern eben dieser Zusammenhang, dass ich nicht mehr bei ihr war. Ja. Also es ist natürlich schon schlimm und sehr komisch, weil ich habe noch nie Menschen verloren in meiner Umgebung. Damit hatte ich zuvor noch keine Erfahrung gemacht. Und das war also für mich auch ganz neu irgendwie. Zumindest könntest du ja jetzt, das ist dann das allerletzte, was du tun kannst, könntest du ja mal bald und schnell einen Besuch am Grab machen. Ja, das habe ich auf jeden Fall vor. Und das sage ich nicht nur so, sondern das habe ich auf jeden Fall vor. Ja, ich glaube, es geht in dieser Lebensphase, wie gesagt, mit Mitte, Ende 20 vielleicht vielen Menschen so, und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, anderen Menschen auch ans Herz zu legen, die vielleicht nicht so oft an ihre Großeltern oder generell an die alten Menschen denken, dass man sich da einfach doch auch nochmal ein bisschen kümmert und nicht davon ausgeht immer, dass es denen gut geht, sondern... Okay, ja. Eigentlich hast du nicht die moralische Autorität für so einen Aufruf. Aber ich verstehe, dass du es sagst, weil du eingesehen hast, dass du einen Fehler gemacht hast. Daraus resultiert das, ja. Das resultiert es. Dann ist es ja auch okay, Marc. Mhm. Ja, also der Aufruf ist okay, das andere ist nicht okay. Wie gesagt, dann mach es bei den anderen Menschen besser, die du jetzt noch hast. Das habe ich vor, ja. Ja, dann wünsche ich alles Gute. Ja, ich danke dir. Gerne, Marc. Tschüss. Okay, tschüss. Und um 1.28 Uhr bin ich verbunden mit der Hannelore. Hannelore ist 71. Guten Morgen, Hannelore. Hallo Marit. Hallo Domian. Ja, hallo Hannelore. Um was geht's bei dir, Hannelore? Ich habe meinen Bruder verloren im Oktober letzten Jahres. Ja. Und ich durfte mich nicht von ihm verabschieden. Man hat mich nicht zu ihm gelassen. Wer hat dich nicht gelassen? Seine Ehefrau. War das Verhältnis immer schlecht zwischen euch? Nein. Nein? Die letzten zwei Jahre schon. Dann gab es Spannung. Mein Bruder hat auch keine glückliche Ehe geführt, dass man sagt, naja, also das war in den letzten Jahren auch sehr schwierig. Aber ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu meinem Bruder gehabt. Mhm. Und als im Sommer feststand, dass sein Darmkrebs neu ausgebrochen war, bin ich zu ihm gefahren. Wohnst du weit vorher weg? Angerufen und... Wohnst du weit von ihm weg? Bitte? Wohnst du weit entfernt von ihm? Ich wohne eigentlich nicht weit entfernt, aber ich habe im Sommer so ein altes Bauernhaus, wo ich den Frühjahr bis den Herbst verbringe. Ah ja. Mhm. Und das ist ein bisschen weiter weg von anderthalb dem, Stunden. Ah ja. Mhm. Ich bin dann zu ihm gefahren und habe ihn gefragt, ob ich kommen soll. Das wollte er gerne und wir haben ganz offen auch über diese Situation oder diese Chancenlosigkeit gesprochen. Mhm. Und er hatte mir damals gesagt, ich lasse mich nicht nochmal operieren und ich will auch nicht dahin siechen. Ich habe meine Pistole immer bei mir, er war Jäger. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, das musst du nicht. Du hast eine Schwester, die bei dir bleibt bis zuletzt. Mhm. Und Schmerzen wirst du auch nicht haben. Mhm. Da habe ich wiederum einen Sohn, der das als Arzt hätte verhindern können. Wenn wenn ich kurz unterbrechen darf, dieses Gespräch, was du gerade hier erzählst, hast du das unter vier Augen mit ihm geführt? Ja, oder war unter sein... vier Augen. Ja. Er war alleine. Seine Frau war verreist. Und dann hat er nur so etwas verschämt gesagt, Murch, wie soll das gehen? Wie gesagt, das schaffen wir. Mhm. Dann hat er sich aber doch entschieden, sich operieren zu lassen. Ob er überredet wurde oder das selbst entschieden hat, das weiß ich nicht. Diese Operation war hoffnungslos. Er kam auf die Intensivstation, war 35 Tage im künstlichen Koma. Mhm. In der Zeit bin ich hingefahren. Mhm. Er hat auch gemerkt, dass ich da war, weil ich gesagt habe, wenn du merkst, dass ich da bin, mach Versuch. Hat er, also ich habe es bemerkt, dass er gespürt hat, dass ich da war. Ja. Was hast du gesagt? Versuch? Was hat er denn versucht? Versuch, mit den Augen zu zwinkern. Oder er war auch intubiert, also er konnte nicht sprechen. Und so ein bisschen hat er mit den Augen was gemacht? Ja, also er drückte auch. Ich sag, drück meine Hand. Also er hat es gemerkt. Ist er denn auf dieser Intensivstation dann auch gestorben? Ja. Er ist, ach so. Also es... Und wann hat dann die Frau dir verboten? Irgendwann hat meine Schwägerin gemerkt, dass ich da bin und sie hat es verboten, dass ich ihn besuche. Das Klinikpersonal aber, das heißt auf der Intensivstation, die haben irgendwie das begriffen und haben mir dann gesagt, kommen Sie morgens, sie kommt erst um 3. Also dass ich hatte auch den Chef der Intensivstation hinter mir. Das merkte ich durch, weil ich das nicht akzeptiert habe. Ich bin bis zur Direktion gegangen in diesem Krankenhaus und die haben dann gesagt, aber und dann konnte mein Bruder, nachdem er aber nicht mehr im künstlichen Koma war, schon mit dem Kopf nicken, möchten Sie, dass Ihre Schwester kommt? Ach so. Hat dann, er genickt? Ja. Ah ja, gut, dann dürfen die dich auch einlassen. Genau. Ja. Hat sie denn davon dann Wind bekommen, die Schwester? Ja, das hat sie gemerkt. Ja. Dann hat sie aber, nachdem mein Bruder wieder einen Rückfall bekommen habe, hat, dann bekam er, wurde er wieder intubiert, eine schriftliche Verfügung gemacht, dass ich nicht mehr an sein Krankenbett darf. Wie viel Zeit ist denn nach dieser schriftlichen Verfügung noch vergangen, bis dein Bruder verstorben ist? Ungefähr 10 Tage. Und dann durftest du wirklich nicht mehr hin? Nein. Ich wusste, dass er keine Chance hat. Ich hatte nur gehofft, und das hatte ich mit dem Chef, der, also ich muss dazu sagen, diese Klinik, die Intensivstation, ich habe jeden Tag angerufen. Die haben mir gesagt, wir dürfen Ihnen eigentlich nichts sagen, wir haben einen Maulkorb umgehängt bekommen, aber machen Sie sich heute keine Sorgen. So bin ich über die Tage gekommen. Ist er denn in diesen letzten Tagen, als du nicht hingehen durftest, ist er dann nochmal wach geworden, richtig? Nein, ja, er war zwischendurch wach. Er konnte sogar, wie das möglich ist, wenn man so lange intubiert ist, noch etwas fragen. Woher weißt du das? Von den Ärzten? Oder? Nein, ich war bei ihm. Achso, wir reden jetzt doch von der Zeit, als du noch bei ihm warst. Als ich noch bei ihm sein konnte. Ich meinte aber jetzt in der Zeit, als du nicht mehr durftest. Nein. Da ist er gar nicht mehr wach geworden. Nein, da konnte er keine Zeichen mehr geben. Und darum mussten die das auch akzeptieren, dass das schriftlich verfügt war. Ja, wie erklärst du dir denn so ein hartherziges Verhalten von Seiten der Schwägerin? Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Wenn du sagst, dass früher das Verhältnis ganz gut war? Ja, wir haben ja viele, viele Jahrzehnte, wenn man so will, mit Auf und Abs miteinander verbracht. Und dass die Ehe meines Bruders in den letzten Jahren unglücklich war. Aber da hatte ich keine Schuld dran. Hat sie vielleicht dir die Schuld gegeben? Dass sie, nein. Das war auch nicht. Oder geht es um Erbschaft? Viele haben sich das gefragt. Viele haben sich das gefragt, weil die das ja mitbekommen haben, dass ich, denn ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, die können sich das auch nicht erklären. Macht und Eifersucht. Vielleicht. Ging es eventuell auch um Erbschaftsgeschichten? Nein, überhaupt nicht. Auch nicht. Nein. Ja, mit Macht wäre es erklärbar. Ja, ich kann es bis heute, und das ist mein Problem, ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Es ist für mich so unvorstellbar, wie man sowas machen kann. Das ist für mich auch unvorstellbar, Hannelore. Ja. Aber ich finde tröstlich in der Geschichte, dass du doch noch sehr oft hast zu ihm gehen können und dass er das noch gemerkt hat. Das finde ich ganz toll und, glaube ich, für dich auch ein gutes Gefühl, dass du dann noch bei ihm sein konntest und er das wahrgenommen hat. wenn er die letzten Wochen oder Tage sowieso nicht mehr ansprechbar war, hat er es ja vielleicht gar nicht gemerkt, dass du gar nicht mehr kommen konntest. Durftest du denn zur Beerdigung gehen? Es war folgendermaßen. Mein Bruder hat einen Sohn, der leider nicht aktiv geworden ist in dieser Situation, dass er praktisch gesagt hat, sie soll kommen. Mhm. Also ich hatte ein gutes Verhältnis mit ihm. Mhm. Aber er hat es aus sie haben ihr eigenes Leben. Und ich will das gar nicht mal verurteilen, aber der hat dann den nächsten Morgen, als mein Bruder ist morgens gestorben und abgeholt wurde zu diesem Friedhof, hat er meine Tochter angerufen, die Pastorin ist, und hat veranlasst, dass wir dort am offenen Sarg Abschied nehmen konnten. Das durfte meine Schwägerin aber auch nicht wissen. Aha. Hätte sie auch verboten. Hätte sie auch verboten. Und das heißt, bei der offiziellen Beerdigungsfeier warst du nicht dabei? Dann bin ich zur Trauerfeier gegangen, hab aber mich bewusst, weil ich das gar nicht fertiggebracht hätte, zur Familie zu setzen, sondern so fünf Reihen mit meinen Kindern dann, hinterher nicht aus Protest, sondern ich hätte das nicht gekonnt. Das war das Letzte, was ich gemacht habe, und ich habe auch keinerlei Kontakt mehr. Das würde ich auch nicht haben. Aber auch das finde ich wieder für dich schön und tröstlich, dass du noch hast Abschied nehmen können an dem offenen Sarg. Mein Problem, Domian, ist aber, ich werde damit nicht fertig. Aber du hast ja keine Fehler gemacht. Nein, das sagen mir alle. Du hast alles getan, was du konntest. Du hast alles getan, was du konntest? Ich habe ja einen großen Freundeskreis dort auch, die das mitgekriegt haben. Es ist für alle unvorstellbar. Ja, aber die Schuld trägt doch offensichtlich, das sehen alle doch so, die Frau. Ja, aber es geht mir gar nicht um die Schuld. Ich habe auch nicht mal so Rachegefühle oder so. Ich denke, der Himmel wird das nicht vergeben, sowas. Du wärst einfach gerne bei deinem Bruder bis zur letzten Minute gewesen. Das ist es. Ich habe es versprochen. Ja, aber du hast doch alles, was in deiner Macht stand, getan. Und das würde dein Bruder genauso sehen, wie das alle anderen und ich jetzt auch so sehe. Mehr konntest du doch nicht machen. Man hätte dich mit der Polizei da rausgeführt aus der Intensivstation. Mehr konntest du nicht. Ich habe einen Anwalt angerufen, der hat gesagt, Frau Grimm, bis wir eine einstweilige Verfügung haben. Nein. Ist Ihr Bruder tot? Ja. Also, ich glaube, du solltest die Sache jetzt so ruhen lassen. Du hast getan, was du tun konntest. Du hast dich von ihm verabschiedet. Du warst noch bis relativ kurz vor seinem Tod im Krankenhaus. Er hat dich noch erkannt. Das hat alles Gewicht, Hannelore. Großes Gewicht, finde ich. Dass es nicht perfekt gelaufen ist, das liegt nicht in deiner Hand. Es lag nicht in deiner Hand. Nein, es lag nicht in meiner Hand. Aber trotzdem, und das ist ja mein Problem, warum wir jetzt auch miteinander reden. Und ich war sehr zweifelnd, soll ich dich anrufen? Denn ich sehe deine Sendung erst, seitdem ich schlaflos bin. Das ist nicht mein Problem. Man soll Tote in Liebe entlassen, dass sie gehen können. Das hast du getan. Aber er geht nicht. Wie meinst du das? Es ist ein weites Feld. Sag mir ein Stichwort. Bitte? Sag mir ein paar Stichworte. Er kann nicht gehen. Er kann nicht gehen? Woher weißt du das? Ja, wie drückt meine Tochter das aus? Ich habe mehrere Kinder. Mama, er hat noch zu viel zu erledigen. Er kann auch nicht. Lass ihn noch. Wie spürst du das denn, dass er nicht gehen kann? Ja, wie spürt man das? Wie soll man das verbal überbringen? Liegt es an ihm oder liegt es an dir? Ich hoffe, dass ich wahrhaftig bin in dem, was ich sage. Wie ich schon sagte, ich habe eine Tochter, die Pastorin ist, und ich bin kein Kirchgänger. Ich habe einen Urglauben, aber ab und zu muss ich auch in die Kirche gehen, wenn meine Tochter eine Predigt hat oder irgendwas Besonderes ist. Und ich bete zum Schluss, wie das üblich ist in der Kirche, das Vaterunser. Und wenn die Stelle kommt und vergibe uns unsere Schuld, dann kann ich nichts sagen, dann muss ich schweigen, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Weil du der Frau nicht vergeben kannst? Nein, ich kann es nicht. ein Thema dabei. Ich muss es akzeptieren. Ich finde, dass in Anbetracht dessen, dass das ja auch noch relativ frisch alles ist, auch eine menschliche Regung, dass du es noch nicht vergeben kannst. Ich habe es echt versucht. Ja, und wenn du es weiter und weiter versuchst, wird es irgendwann auch so sein. Das sind aber zwei Schienen. Einmal, dass ich das Problem habe, dass obwohl ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann, vergeben muss. Man muss vergeben. Und das andere ist, dass ich nicht weiß, lasse ich ihn nicht los oder kann er nicht gehen. Ich glaube, das Problem liegt bei dir. Ich bin nicht religiös. Mhm. Aber ich bin sicher, dass das auch zum Respekt vor den Toten gehört, dass man sie gehen lassen muss. Ich habe schon mehrere gehen lassen müssen. Ja. Also insofern ist das... Und auch ein Ausdruck der Liebe für die Verstorbenen ist, wenn man sie gehen lässt. Lass ihn gehen. Du hast getan, was du tun konntest und irgendwann wirst du auch der Frau verzeihen können. Irgendwann. Oder zumindest wird es dir egal sein. Das ist auch eine Form des Verzeihens. Ich merke ja jetzt, was in mir ist, während du das sagst. Da ist in mir Nein, möchte ich sagen. Und das ist mein Problem. Mhm. Ich bin durchaus eine sehr sozial engagierte und barmherzige Frau. Kannst du, deine Tochter, du sagst, deine Tochter ist Pastorin, kannst du so offen mit ihr reden? Meine Tochter ist knallhart. Die hat sich total von dieser Familie verabschiedet. Mhm. Das wundert mich sehr, dass die sagt, Mama, das ist so unmöglich. Wir sind alle fassungslos. Ich mag ja, das heißt, du hast in der Hinsicht keine Gesprächspartnerin bei deiner Tochter? Nein. Mhm. Nein, niemand, also das eher bei meinem Sohn. Hannelore, ich stehe jetzt in einem großen Problem. Wir müssen Schluss machen. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, wir reden schon sehr, sehr lange und ich habe auch sehr gerne mit dir gesprochen, wirklich. Ich glaube, dass die zentralen Sachen habe ich dir jetzt spontan gesagt, die ich denke. Ich denke, die Zeit ist ein Riese. Ja. Sie wird mir helfen. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Was ich dir jetzt noch anbieten kann, ist noch ein Gespräch mit meinem Psychologen, wenn dich das interessiert. Ich habe in meinem Leben viele Aufs und Abs gehabt, aber ich habe Gott sei Dank, sag ich mal, noch nie einen Psychologen gebraucht. Jetzt habe ich das Gefühl, ich komme alleine nicht weiter. So, das ist doch ein Wort. Ja. Ich habe einen sehr netten Psychologen hier sitzen, der heißt Inga mit Vornamen und der ruft dich jetzt an. Lege ich auf jetzt? Du legst bitte auf und er meldet sich gleich und ich wünsche dir, dass das alles gelingt, über das wir gerade gesprochen haben. Weißt du, körperlich und geistig bin ich klar, aber mein Körper, das hat Spuren hinterlassen. Mhm, das glaube ich. So, Hannelore, okay. Jetzt machen wir das so. Du legst bitte auf und wirst gleich angerufen von uns. Ich danke dir sehr. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Danke. Auf Wiederhören. Okay. Hier ist Marvin, der ist 20. Guten Morgen, Marvin. Hi, Domian. Hi, Marvin. Um was geht's? Und dreht sich darum. Ich weiß nicht genau, wie er hieß gerade. Ich glaube, der Mike, mit der, wo er früh Vater wird. Genau, das war der erste Anrufer. Mhm. Genau. Mhm. Und zwar wollte ich dazu mal was sagen, da kann ich ganz, ganz gut ein Lied von singen. Ich bin momentan 20 Jahre alt, im Februar geworden. Mhm. Meine Frau, die ist 19 Jahre alt. Wir sind im Dezember letzten Jahres haben wir geheiratet. Mhm. Und am 18. Dezember letzten Jahres kam unsere Tochter zur Welt. Oh, Gratulation. Ja, danke schön. Also ein ganz junger Vater bist du, viel jünger noch als genau. Mike. Ja. Genau, ich bin noch jünger. Und Und du hattest wahrscheinlich auch ganz andere Pläne, ne? Genau, das war auch von uns beiden nicht geplant, aber als es halt rauskam, stand für uns beide fest, das Kind wird definitiv bei uns bleiben. Weil wir uns gesagt haben, wegmachen kommt gar nicht in Frage, weil unsere Eltern haben uns auch das Leben geschenkt. Warum sollen wir das unserer Tochter verwehren? Mhm. Warum sollen wir ihr das nicht schenken? Ja, genau. Und ich meine, ich habe mir das früher auch immer so alles ausgemalt, so als junger Kerl, so wenn man so in dem Alter ist, so gerade wo ich jetzt drin bin, so oh cool, kann man feiern gehen, kann man Partys machen, kann man abends machen, was man will, man ist unabhängig. Mhm. Nur bei mir kam halt dazwischen, meine Mutter ist früh in den Rollstuhl gekommen und ich musste schon seit Kleinkind auf, musste ich mich halt die meiste Zeit um meine Familie kümmern. Ah ja, das heißt, du hast sehr früh Verantwortung tragen gelernt. Genau, ich habe mit 11 Jahren schon gelernt, Verantwortung zu übernehmen, da musste ich schon selbstständig für mich sein. Mhm. Mein Vater ist ein Leben lang arbeiten gegangen und meine Mutter halt, bis dass sie in den Rollstuhl kam, halt auch. Mhm. Und dadurch konnte ich halt auch abends nicht mal eben feiern gehen wie alle anderen, weil ich halt immer für meine Mutter halt da war, wenn mein Vater halt arbeiten war. Wie geht's denn deiner Mutter heute? Heute geht's ihr einigermaßen besser. Ja? Also sie hat sich damit abgefunden, sie hat sich schnell dran gewöhnt. Was war denn das für eine Krankheit? Und zwar ist das schwer zu erklären, die Ärzte können das nicht erklären. Die hat, die ist halbseits gelähmt, die hat eine Hüftverschiebung, die eine Hüfte steht weiter vor, dadurch ist das Bein in einer Schräglage. Ja, naja, muss gar nicht so genau erklären. Also wichtig ist die Information, dass sie jetzt besser geht wieder, das ist wichtig. Übrigens ja, piepst da immer was, hörst du das auch? Ja, warte mal, ich glaube. Mach mal aus, ist besser. Jetzt ist aus. Ja. Ja. Das war vom Akku. Nee, und dadurch musste ich halt früh lernen, auch Verantwortung zu übernehmen. Und da konnte ich halt auch nicht abends feiern gehen. Und klar, ich habe mir jetzt gedacht, schön, jetzt kommst du in das Alter, da kannst du das dann endlich. Und dann. Da bist du ein bisschen abhängiger und dann kam halt das mit unserer Tochter dazwischen. Aber ich muss sagen, so im Nachhinein, klar, ich bin noch nicht lange Vater, aber im Nachhinein möchte ich sie auch nie wieder missen. Also, gab es denn bei dir, Marvin, zumindest so, ja, weiß ich nicht, ein paar Tage oder vielleicht ein paar Stunden, Bedenken, dass du dachtest, ich will es eigentlich nicht. Ja, klar, am Anfang gab es das von beider Seite aus, von meiner Frau und von mir selber auch. Mhm. Und da haben wir beide überlegt, ne, mit Zukunft und wir sind noch jung, wir haben eigentlich das Leben noch vor uns. Nur halt, wie gesagt, dann kam halt wieder dieser Punkt in unseren Gedanken, wo wir gesagt haben, warum sollen wir ein Leben zerstören? Und die Entscheidung war dann schnell gefallen für das Kind. Genau, die Entscheidung war schnell gefallen. Jetzt ist die Kleine ein paar Monate da. Genau. Das Leben hat sich radikal verändert, sicher, oder? Richtig, also es ist nicht mehr so wie früher. Man hat auch direkt gemerkt, viele Leute, mit denen man früher was zu tun hatte, die distanzieren sich auf einmal, weil die selber schon merken, okay, die sind nicht mehr so flexibel, die können nicht mehr feiern, wann sie wollen. Klar, Leute in deinem Alter, die eben nicht so gebunden sind, sind, das weißt du selbst, völlig anders drauf, machen andere Dinge und da seid ihr dann eher so ein Bremsklotz, ne? Richtig, und dadurch merkt man dann auch erstmal so, was man wirklich an wahre Freundschaften hat. Und klar, das Leben hat sich komplett auf den Kopf gestellt, aber auch allein, als ich das gehört habe, dass er sich halt zwischen die Wahl stellen wollte, entweder er oder das Kind. Und als ich das gehört habe, da musste ich hart schlucken, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich könnte noch so ein ekelhafter Mann sein und noch so gemein gegenüber den Frauen, aber das könnte mir nie in den Sinn kommen, weil das ist ein absoluter Hohn. Also das ist schon heftig. Also, da freue ich mich, dass du angerufen hast und eine Rückmeldung auf das Gespräch mit Mike und hast erzählt, dass es bei euch, und da du erst 20 bist, das musst du auch nochmal unterstreichen, Mike war ja schon 25. Richtig. Der hat ja schon 5 Jahre feiern können, die hast du nur nicht feiern können, aber du kannst dich freuen an deinem Kind und an eurem Kind. Richtig, das ist das größte Glück. Genau. Jetzt grüß deine Frau recht schön und herzlich von mir und euch dreien alles Gute wünsche ich. Ja, danke schön und mach weiter so. Gerne, Marvin. Tschüss. Ja, und tschüss. Und weiter geht es mit Ertan. Ertan ist 21. Hallo, Ertan. Hallo. Hallo, Ertan. Wie geht's dir? Danke, danke. Und dir? Weswegen rufst du an? Auch gut, danke. Und zwar, Domian, ich habe Probleme. Ich bin jetzt verzweifelt, ganz verzweifelt bin ich. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Ich dachte mir, dass du mir weiterhelfen kannst. Erzähl. Und zwar, ich bin verheiratet. Ich bin 21 Jahre, ich bin auch jung verheiratet. Moment, ich mache mal Fenster zu, das ist zu laut. Ja, ist sehr laut, genau. Also ich bin sehr jung verheiratet, ich bin 21 Jahre. Seit wann bist du denn schon verheiratet? 26 Jahre. Wie lange? 26 Jahre, also vor 1,5 Jahren, genau. 1,5 Jahre. Genau. Ja. Also ich glaube, ich bin schwul, ich weiß es aber nicht. Also ich empfinde was für Männer und ich kann das meiner Frau auch nicht sagen. Also ich habe es auch noch nie ausprobiert. Ich weiß nicht, wie ich drangehen soll. Also, ob ich es tun soll. Ich möchte eigentlich gar nicht schwul sein, aber... Wie merkst du das denn, dass du vielleicht auch auf Männer stehst? Also, wenn wir mit Freunden schwimmen gehen, dann gucke ich mir die gerne so an. Und wenn wir in Körperkontakt kommen, so Bein gegen Bein oder so, das gefällt mir eigentlich auch sehr. Und mein Cousin hat mir auch mal angeboten, der ist schwul, dass wir was zusammen machen. Also ich wollte das gerne, aber ich konnte irgendwie nicht Ja sagen. Befriedigst du dich ab und zu selbst? Ja, auch. Denkst du dann dabei auch an Männer? Ja, das tue ich auch. Denkst du nur an Männer? Fast nur, ja. Schläfst du denn mit deiner Frau auch noch? Ja, auch noch, tue ich auch noch, ja, aber... Funktioniert mehr, das? Ja, nicht so. Dabei denke ich auch fast nur an Männer, könnte ich sagen. Wie oft kommt es vor, dass du mit deiner Frau schläfst? Nicht mehr so häufig. Das ist dann nur so eine Pflichtübung? Genau. Sie muss das ja mitkriegen, dass irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, du mir noch hat sie mich nicht angesprochen dabei, ne? Habt ihr ein Kind? Ja, haben wir auch. Ich denke, aufgrund deines Namens, dass du muslimischer Herkunft bist, stimmt das? Genau, ja. Deine Familie, kommt die aus der Türkei? Genau, ja. Ja. War das eine freiwillige Ehe, in die du da reingegangen bist? War eine freiwillige Ehe. Ja. Also das heißt, du warst auch schon in deine Frau damals verliebt? Genau, ich dachte mir, nach dem Heiraten ändert sich alles, aber hat sich nichts getan eigentlich. Ach so, das heißt, also vor der Heirat gab es auch schon so Gedanken an Männer? Genau, früher gab es auch schon, seit 15, 16 schon. Hast du den Eindruck, so, dass die Gedanken immer stärker werden und die Sehnsucht, das mal zu erleben? Ja, das auf jeden Fall. Also ich will es nicht tun, aber einerseits möchte ich es tun. Ich weiß auch nicht, jetzt bin ich verzweifelt. Sehr verzweifelt. Wie würdest du denn deine Gefühle für deine Frau zurzeit beschreiben? Also gut, also ich liebe meine Frau noch so, aber ich möchte auch mal was anderes erleben. Ich möchte das auf jeden Fall mal erleben, sehen, wie das ist, ob ich wirklich bi oder gay bin, möchte ich auf jeden Fall mal wissen. Aber ich weiß nicht, wie ich dran gehen soll. Das ist natürlich jetzt ein ganz großes Problem. Du bist ja jung, du bist in einer Ehe, du hast vor der Ehe schon diese Gefühle gehabt und hast geglaubt, dass durch die Ehe das weggeht, was natürlich immer Quatsch ist. Das geht durch feste Beziehungen oder durch Ehen nicht weg. Und wenn du wirklich eine Veranlagung dazu hast, schwul, gay oder bi zu sein, wird das wahrscheinlich auch immer mehr nach vorne drängen und die Sehnsüchte werden größer. Was macht man da? Du bist in einer Ehe. Ich weiß nicht. Entweder verdrängt man es und wird wahrscheinlich auf Dauer sehr unglücklich. Ja. Oder man macht es heimlich. Das kann man ja vielleicht mal machen, aber das ist natürlich keine Dauerlösung, weil man ein Doppelleben führt und die Frau betrügt. Genau. Oder die dritte Variante. Ich weiß ja nicht, wie meine Frau dazu... Naja, sie wird nicht erfreut sein. Das ist... ich weiß nicht, wie man das... Ob du aus einer sehr konservativen Familie kommst? Also, wir sind recht offen. Also, meine Eltern leben nicht in der Stadt, wo ich auch lebe. Die sind weiter weg als ich. Nichtsdestotrotz wird natürlich deine Frau aufgrund dessen, weil sie deine Frau ist, wird sie wahrscheinlich sehr schockiert sein. Denn es ist ja eine Form von anderer Sehnsucht, die sie dir nicht erfüllen kann. Das wird sie sehr traurig und verletzen. Nur ein Kollege weiß, dass ich sowas empfinde. Ein sehr guter Kollege von mir weiß es, dass ich das empfinde. Und der versucht mir auch ein bisschen dabei zu helfen, aber viel kann er auch nicht tun. Also der meint, mach es doch einfach, wenn du das empfindest. Und so. Der unterstützt mich auch sehr. Herzlein, ich will dir sagen, wenn du das so stark empfindest, dann musst du es auch ausprobieren und du musst es auch machen. Erst dann hast du eine Gewissheit, was mit dir los ist. So sind das alles Gedankenspielereien. Wenn du eine Gewissheit hast, dann kannst du auch mit deiner Frau reden und müsst gemeinsam planen, wie das Leben weitergeht. Ob ihr zusammenbleibt oder ob ihr nicht zusammenbleibt. Denn das ist die letztendliche Frage dann. Bleibt ihr zusammen oder bleibt ihr nicht zusammen? Genau. Das ist die Frage. Also das muss ich mal ausprobieren, ne? Ja, also in dieser Konstellation würde ich das schon so sagen, ja. Damit du einfach weißt, woran du mit dir selbst bist. Aber was ich wirklich nicht gut finde, ist, wenn du über einen langen Zeitraum ein Doppelleben führst. Das geht nicht. Ja. Das kannst du deiner Frau nicht antun, und das kannst du dir auch nicht antun. Das ist für dich auch nicht gut. Weil du musst, genau. du musst ehrlich durchs Leben gehen und das wäre unehrlich. Stimmt, genau. Erlebe dich, erlebe dich, tu etwas, probiere dich aus. Dann weißt du Bescheid. Ja, genau, ich muss ja wissen, was ich denke, genau. Ob das das richtige Weg ist oder nicht. Genau. Vielleicht habe ich ja nur das falsch gedacht, wie das ist oder so, ne? Ja. Vielleicht habe ich mir das ganz anders vorgestellt, als es ist oder so. Muss ich ja mal erleben. Also wir sind uns einig. Genau, ja. Wir können auch gerne... Bitte? Ich habe auch so genau so gedacht, wie du mir, habe ich auch genau gedacht. Also ja, ja. Ich muss es mal ausprobieren. Genau. Du kannst ja gerne dich auch nochmal melden, Atan. Dann können wir nochmal weiterreden, je nachdem, wie sich die Sache entwickelt. Vielleicht in ein paar Monaten oder im halben Jahr. Also ich biete es dir sehr gerne an. Ja klar, gerne. Da wünsche ich dir alles Gute. Alles Gute. Ja klar, Domian. Ich danke dir sehr, dass du die Sendung machst. Also das hat mir wirklich geholfen jetzt. Also jetzt habe ich ein bisschen mehr Mut bekommen, es auszuprobieren. Das freut mich. Atan, alles Gute. Von Herzen. Danke. Tschüss. Danke, Domian. Ciao. Und hier ist noch Tiffany, 19. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Tiffany, was ist dein Thema? Also, um es mal ganz kurz so anzuschneiden, ich bin eigentlich ein seelisches Wrack. Aber jetzt, um das zum Thema zu kommen, ich habe Angst vor dunklen und stillen Räumen, vor allem in dieser Kombination. Mhm. Vor dunklen und stillen Räumen? Ja. Warum? Also ich habe in meiner Pflegefamilie gewohnt und wurde mit 8 dann von meinen Pflegebrüdern in ein Zimmer eingesperrt. Mhm. Das war so ein Fitnesszimmer, da war auch wie nennt man das, Billardtisch und so. Und es war halt dunkel und die haben mich nicht rausgelassen. Wie lange warst du eingesperrt in dem Zimmer? Ich glaube, ja, 2-3 Minuten. Aber es war halt so, dass da ein Mann auf dem Bett saß und ich habe den angefasst. War dann erstmal unter Schock und dann bin ich wie Panik in diesem Zimmer rumgerannt und habe geschrien, lass mich raus. Und die haben mich erst nicht rausgelassen. Und saß da wirklich ein Mann? Da saß wirklich ein Mann, aber die haben halt mich, als ich wieder draußen war, da haben sie mir gezeigt, da ist keiner, haben Licht angemacht und so und haben halt blöd gelacht. Also ich glaube schon, dass da jemand war. Dass ich das also damit wollten sie dich besonders erschrecken wahrscheinlich, dass da jemand saß und der hat sich hinterher versteckt. Ja, das glaube ich. Mhm. Und seitdem ist einfach so, ich krieg Todesangst, wenn ich keine Ablenkung habe. Das ist ja irre, nur 2-3 Minuten und so eine Langzeitwirkung hat das bei dir? Ja, das ist schrecklich. Also ich kann abends nicht schlafen, wenn ich keinen MP3-Player anhabe. Nachts mache ich so mal ganz manchmal das Licht an, damit ich überhaupt schlafen kann und es ist fürchterlich. Ich kriege dann richtige Zitteranfälle und denke ganz viel über den Tod nach und über schlimme Krankheiten und das ist ganz fürchterlich. Was war denn damals, als die Lichter wieder rausgeholt hatten? In welchem ich Zustand? Ich habe geheult wie am Spieß. Also ich war total schockiert und dann kam auch meine Pflegemama und war ganz, ganz fürchterlich war das für mich. Und du schläfst jede Nacht mit Musik ein? Ja, mit Musik oder ich lade jetzt nochmal kurz Wärmen von Nachtlager eure Sendung runter. Ah, ja, genau. www.nachtlager.de, genau. Unsere Fanseiten, ja. Ja. Und lade die mir da Sendung runter oder irgendwelche anderen Hörspiele. Also ich brauche irgendwas, was meinen Kopf ablenkt, was natürlich zur Folge hat, dass ich erst 2-3 Stunden später einschlafe. Da muss man da was gegen tun. Ja, es ist halt auch so, ich habe 5 Jahre lang in einer Gewaltbeziehung, deswegen sage ich auch, bin ein seelisches Wrack gelebt, wo ich von meinem Freund so lange gewürgt wurde, bis ich 3 Minuten klinisch tot war. Oh. Wurde dann mit einem Helikopter oder mit einem Hubschrauber, ich weiß nicht genau, wie es heißt, sofort in die Intensivstation gebracht, Reanimation und so weiter. Mhm. Also das war ganz schlimm und der hat mir auch ganz oft Messer an den Hals gehalten und ich glaube, das ist vielleicht auch damit zusammen, dass das noch verstärkt hat. Das glaube ich allerdings auch. Diese Geschichte ist ja noch viel dramatischer so als die andere. Beim ersten Hören. Für dich war das als Kind natürlich auch schlimm damals. Das finde ich auch fürchterlich. Das glaube ich, das glaube ich. Warst du denn nach all diesen Sachen irgendwo mal bei einem Psychologen? Ich war einmal bei einem und danach habe ich gesagt, ne, das war nämlich so ein Idiot. Der hat mir solche Fragen gestellt und hat mich behandelt wie ein kleines Kind, wo ich mir gedacht habe. Ja, da warst du wirklich beim Falschen. Ich finde, du solltest das Neue nochmal angehen. Wie du das angehst, das wird dir jetzt mein Psychologe sagen, der dich jetzt gleich mal anruft, weil die Sendung vorbei ist. Ja, schade. Okay, aber Tiffany, wir kümmern uns um dich und du legst auf und gleich wirst du von uns nochmal angerufen. Ja, kann ich noch ein Autogramm haben? Du sagst beim Psychologen deine Adresse dann, ja? Alles klar, okay. Danke dir, Domian. Alles Gute, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute, der erste Tag in dieser Woche. In dieser Woche. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann wieder mit einer freien Themennacht und nochmal kurz der Hinweis auf unser Thema Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch, Donnerstag, heißt das Thema geerbt. Und wenn ihr irgendetwas Besonderes, Geld, Talent, Krankheit, Schulden von jemandem geerbt haben solltet, könnt ihr euch schon anmelden unter domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und sage bis morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder fern.